Wo befinden sich die Hyperboreer? Der indische Denker Tilak behauptet, dass die Arier von der Arktis herabgekommen seien, zuerst in die Gobi und von dort nach Indien. Andere Zweige seien hinabgewandert bis zum Kaukasus, später auch bis nach Europa. Doch diese Gebiete seien nicht mehr als hyperboreische Kolonien. Die göttlichen Siddhas sind verschwunden. Das gesamte Wissen des Hinduismus, seine Philosophie, sein Yoga, ist nur noch eine stammelnde Erinnerung an eine Wissenschaft, eine ungeheure Macht, deren Schlüssel von der Oberfläche der Erde abhanden gekommen ist. Diese außerirdische Macht, das Werkzeug des Viril, des Vareno und des Urna, der Soma, in Verbindung mit einer Technik und Wissenschaft, die von derjenigen des Kali-Yuga völlig verschieden ist, ermöglichte es, sich schneller zu bewegen als der Gedanke, in Luftschiffen, die weder Steuergeräte noch Steuerruder kannten. In dem Mahabharata, dem Bericht über einen Kampf, der sich in vorgeschichtlicher Zeit abspielte, werden diese Luftfahrzeuge als Vimanas und als Dura-Karpalams bezeichnet. Sie wurden durch einen Laut angetrieben, wie von ganz leiser Musik, und waren imstande, die Gedanken- und Gefühlsbewegungen der Menschen aufzunehmen. In den Landen des hohen Nordens, in Hyperborea, waren die Frauen Magierinnen, insbesondere diejenigen, welche als fünftes Kind einer Familie geboren wurden. Die Zahl 5 ist das Polare, ist die Zahl des hohen Nordens. Die östliche sowie die westliche Alchemie, das Wissen Ägyptens und Chinas, die unbeholfene Sterndeutung und Sternkunde, die Wissenschaft und Technik der Gegenwart haben auf eine ganz andere Wirklichkeit Bezug und sind bei Weitem nicht mit jenem Urwissen vergleichbar. Die Schlüssel zum Verständnis einer Wissenschaft von den Sternen, des gesamten Weltalls sind unwiderruflich verloren gegangen, sie sind versunken. Verblieben ist lediglich ein ganz dünnes Bindeglied, das goldene Band in den Sagen und in der Legende, das sich nur unmittelbar erahnen lässt, indem man es umgekehrt rückwärts in Linksrichtung durchläuft. Das Island der Wikinger hatte auf jeden Fall eine weit fortgeschrittene Zivilisation, verbunden mit einer überragenden Geheimwissenschaft und Technik. Hier war noch der Punkt der Ursprünge fast zum Greifen nahe. In Island wirkte ein besonderer Sonnen- und Erdmagnetismus, befand es sich doch nicht weit entfernt von dem märchenhaften, sagenumwobenen Ogygia. Hier wird die Erinnerung lebendig an die himmlische Stadt der vier Meister, die an ihrem Eingangstor durch 12 schwarze, sich drehende Kreuze gekennzeichnet ist, von der uns Josef Lanz berichtet, und sie wird am Ende des 6. wahren Zeitalters den erhabenen Herrn empfangen. Was ist jedoch aus den Überlebenden von Hyperborea geworden, die nach Island und nach Grönland, dem Grünland früherer Zeiten, geflüchtet waren? Sind sie umgekommen? Oder sind sie in ihren fliegenden, von kosmischer Sphärenmusik angetriebenen Vimanas, die schneller sind als der Gedanke, zu ihrem Ursprungsstern zurückgekehrt, auf ein näher an der schwarzen Sonne gelegenes anderes Gestirn, das den grünen Strahl aussendet? Wir wissen, dass einige von ihnen hier auf der Erde geblieben sind, um mit ihren riesenhaften Kräften und Fähigkeiten die Erbänderung, die Mutation des Menschen weiterzuführen, jedoch nicht von außen, sondern von innen her. Die Legenden künden, dass sie ins Innere der Erde, in die Städte Agathi und Shambhala gingen. Wie wir gesehen haben, berichten uns schon die Alten von Hyperborea, Diodor von Sizilien bezieht sich auf die Abkömmlinge des Gottes Borea, die einige Inseln im hohen Norden bewohnen, die geheimnisvollen Ogygias, die vielleicht von den Katharern entdeckt worden waren, die ihr Vorhandensein jedoch geheim hielten. Waren das die Inseln, die Pytheas von Massilia, von Marseille, suchte? Man spricht von einer Höhle auf Island, auf die eine sehr weit zurückliegende Vergangenheit verweist. Vielleicht ist es der Krater des erloschenen Vulkans Snæfellsjökull. Anton Diogenes schreibt kurz nach dem Tode Alexanders über Thule, die Hauptstadt des hohen Nordens, Hyperboreas. Man nimmt an, dass der Lehrer von Pythagoras, Pherecydes von Siros, ein Hyperborea war, oder aber, dass er die Gabe der Rückerinnerung an die Weisheit des Nordens hatte. Die älteren heiligen Texte lassen immer eine tiefe Sehnsucht durchblicken. Das gleiche gilt für den Popol Vuh, eine alte Überlieferung der Mayas. Die Hyperboreer, die weißen Götter, sie werden eines Tages aus dem Erdinneren hervorkommen oder sie werden von den Sternen zurückkehren auf einer gefiederten Schlange, auf einem goldenen Adler im Zeitalter des Kondor oder auf einem weißen Ross. Sie werden kommen, um uns am Ende des Kali-Yuga zu richten und in die richtige Richtung zu weisen, wenn die Erdachse wieder in die richtige Lage, ins Lot gekommen ist nach den welterschütternden Ereignissen, mit denen dieses Manvatara, dieses aus 4 Äonen bestehende kosmische Zeitalter, zu Ende geht. Die Pole werden dann wieder eins sein, so wie es im ersten Weltzeitalter, dem Satya-Yuga, war, als der Mensch mehr als 1000 Jahre lebte. Sie kamen aus anderen Welten. Wie Jürgen Spanuth, so vertritt auch Hermann Wirth eine neo-hyperboreische Auffassung von Atlantis, indem er es in Anbetracht der höheren Zivilisation der alten Einwohner der arktischen Gebiete, wovon Carpentier nichts weiß, insbesondere Grönland, in höhere Breitengrade verweist. Jon Gorsleben behauptet, dass das aus vorchristlicher Zeit überlieferte Kulturerbe Spuren des hyperboreisch-atlantischen Wissens enthalte. Seine Götter und Symbole seien die Überreste eines Wissens, das wieder zusammengefügt und ausgedeutet werden müsse. Die Einweihung des goldenen Bandes, des mystischen Zurückerinnerns, enthüllt uns, dass die Hyperboreer vom Himmel herabgekommen sind. Sie waren Götter oder Halbgötter. Apollo Luzifer war ein Hyperboreer. Alle 19 Jahre verließ er Griechenland, um im hohen Norden, im Hyperborea, zu leben, von wo er verjüngt zurückkehrte. Später, im Fischezeitalter, wurde uns dann gesagt, Luzifer Apollo sei in den Schneewüsten des hohen Nordens angekettet worden. Die Sonne hat die Welt verlassen, das außerirdische Wissen ist versunken. Es ist Luzifer Apollo, der uns in das Geheimnis der goldenen Äpfel im Garten von Atlantis, in sein Wissen, seine Gnosis einweiht. Luzifer ist der Träger des Lichtes der Erkenntnis. Man hat ihn auch Gott der Zerstörung, Abraxas und Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, genannt. Und die Schlange des Paradieses ist eine geflügelte Schlange. Im Fischezeitalter fällt die Welt in den abgrundtiefen Brunnen des profanen Wissens. Sie bleibt ohne Berührung mit der übersinnlichen Welt, was uns in die Gosse des von der Vernunft geleiteten Illuminatentums, einer seelenlosen Technologie, führt, in das tiefste Kali-Yuga, das uns noch bevorsteht in dieser Epoche des Eisens und des Atoms, der Atome, in welche wir uns schließlich auflösen werden. Und das alles, weil Luzifer Apollo gemartert und verleumdet wurde. Wer kam am Anfang zu den Menschen, um sie zu unterweisen? Zweifellos die Götter. Das berichten auch die Legenden. Nur die Legende überlebte die große Sintflut. Die gesamte alte Wissenschaft, alles verfeinerte, überlegene, auf einer übersinnlichen Magie beruhende technische Wissen ist uns verloren gegangen. Verblieben ist uns nur dieser vergoldete Nebel. Und wer sind denn nun eigentlich die Menschen? Vor nicht allzu langer Zeit haben die Anthropologen in Äthiopien menschliche Knochenreste gefunden, die über 1 Million Jahre alt sind. Der Mensch hat also seit Millionen von Jahren auf der Erde gelebt. Und wie steht es mit der Kultur und Gesittung der Zivilisation? Ist diese nur 6000 Jahre alt? Ist der Mensch in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder in den Zustand der Rohheit und Grausamkeit zurückgefallen? Jedenfalls ist für ihn das Wissen von außen gekommen. Die Götter bringen den Gral, den Schatz, mit. Die besiegten Engel, die eine Schlacht im Weltraum verloren haben, blieben hier auf der Erde, um ihn zu hüten. Ein besiegter Engel verliebt sich in ein irdisches Weib und zeugt mit ihm ein Geschlecht von Halbgöttern. Dann geht er wieder fort. Heißt der Engel vielleicht Osiris Luzifer? Seine Gattin bleibt als Witwe zurück. Seine halbgöttlichen Nachkommen sind die Söhne der Witwe. Es ist bemerkenswert, dass Parzival oder Parsifal der Sohn einer Witwe ist. Das Werk Wolfram von Eschenbachs stammt aus dem Jahre 1210. Von seiner Mutter im Walde aufgezogen wie ein reiner Tor, hat er die Täler verloren, den Urgrund, sein ihm angestammtes Gut, er ist ein Perlisfau geworden. An König Arthurs Tafelrunde war der 12. Sitz leer geblieben, es war dies der gefährliche Platz, der demjenigen Ritter vorbehalten war, der den Gral wiederfände. Im alten Irland wurde dieser Stein Tara genannt. Es ist der Name des Morgensterns, Venus Luzifers.